raubst mir jeden Verstand. Hab mir an dir meine Finger verbrannt. Doch du bist die einzige Frau, die mich versteht. Deswegen lieb ich dich so sehr. Ich hab vieles versucht, doch verdammt, sie bleibt hier. Ich kann wegrennen, doch sie findet wieder zu mir. So als hätte ich Speck in meinen Taschen versteckt. Folgt sie mir ständig und geht auch nicht weg. Ich verschandel mich selbst und fühl mich im Dreck. Doch auch das erfüllt, wie man sieht, nicht seinen Zweck. Ich sag zu ihr, komm, lass mich doch jetzt einfach ziehen. Ich will nur frei sein, dich verfolgt von deinen Traumfantasien. Was soll ich nur machen, damit du verstehst? Es wäre jetzt besser, wenn du endlich gehst. Sie lächelt mich an, ihre Augen, sie strahlen. Und ich fange an, etwas zu hinterfragen. Die Frau liebt mich mehr als den Rest dieser Welt. Und so langsam merke ich, dass mir das auch gefällt. Du raubst mir jeden Verstand, hab mir an dir meine Finger verbrannt. Doch du bist die einzige Frau, die mich versteht. Deswegen lieb ich dich so sehr. Ich hab mal zu ihr gesagt, komm, nerv mich nicht, Bitch. Und ich dachte, ich bekomme jetzt eine gewischt. Doch nicht, sie sitzt da und lächelt mich an, so als wenn sie das nicht aus der Ruhe bringen kann. Den Tritt aus dem Bett, doch das macht ihr nichts aus, denn sie springt mit einem Bodyslam voll auf mich drauf. Ich sag zu ihr, komm, lass mich doch jetzt einfach ziehen. Ich will nur frei sein, dich verfolgt von deinen Traumfantasien. Was soll ich nur machen, damit du verstehst? Es wäre jetzt besser, wenn du endlich gehst. Sie lächelt mich an, ihre Augen, sie strahlen. Und ich fange an, etwas zu hinterfragen. Die Frau liebt mich mehr als den Rest dieser Welt. Und so langsam merke ich, dass mir das auch gefällt. Du raubst mir jeden Verstand, hab mir an dir meine Finger verbrannt. Doch du bist die einzige Frau, die mich versteht. Deswegen lieb ich dich so sehr. Und ich sag, du raubst mir jeden Verstand, hab mir an dir meine Finger verbrannt. Doch du bist die einzige Frau, die mich versteht, deswegen lieb ich dich so sehr. Du raubst mir jeden Verstand, hab mir an dir meine Finger verbrannt. Doch du bist die einzige Frau, die mich versteht, deswegen lieb ich dich so sehr.